Erster, dies ist die Liste von Adams Familie. Gott machte Adam so, dass er Gott ähnlich war. Zweiter, er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und nannte sie Mensch. Dritter, Adam war 130 Jahre alt. Da bekam er einen Sohn, der ihm sehr ähnlich war. Er nannte ihn Seth. Vierter, nach der Geburt von Seth lebte Adam noch 800 Jahre. Er hatte noch mehr Söhne und Töchter. Fünfter, Adam lebte insgesamt 930 Jahre. Dann starb er. Sechster, Seth war 105 Jahre alt. Da bekam er einen Sohn namens Enos. Siebter, nach der Geburt von Enos lebte Seth noch 807 Jahre. Er hatte noch mehr Söhne und Töchter. Achter, Seth lebte insgesamt 912 Jahre. Dann starb er. Neunter, Enos war 90 Jahre alt. Da bekam er einen Sohn namens Kenan. Zehnter, nach der Geburt von Kenan lebte Enos noch 815 Jahre. Er hatte noch mehr Söhne und Töchter. Elfter, Enos lebte insgesamt 905 Jahre. Dann starb er. Zwölfter, Kenan war 70 Jahre alt. Da bekam er einen Sohn namens Mahalal. Dreizehnter, nach der Geburt von Mahalal lebte Kenan noch 840 Jahre. Er hatte noch mehr Söhne und Töchter. Vierzehnter, Kenan lebte insgesamt 910 Jahre. Dann starb er. Fünfzehnter, Mahalal war 65 Jahre alt. Da bekam er einen Sohn namens Jared. Sechzehnter, nach der Geburt von Jared lebte Mahalal noch 830 Jahre. Er hatte noch mehr Söhne und Töchter. Siebzehnter, Mahalal lebte insgesamt 895 Jahre. Dann starb er. Achtzehnter, Jared war 162 Jahre alt. Da bekam er einen Sohn namens Henoch. Neunzehnter, nach der Geburt von Henoch lebte Jared noch 800 Jahre. Er hatte noch mehr Söhne und Töchter. Zwanzigster, Jared lebte insgesamt 962 Jahre. Dann starb er. 21. Henoch war 65 Jahre alt. Da bekam er einen Sohn namens Methusala. 22. Henoch lebte 300 Jahre lang in enger Gemeinschaft mit Gott. Er hatte noch mehr Söhne und Töchter. 23. Henoch lebte insgesamt 365 Jahre. 24. Henoch lebte immer mit Gott. Plötzlich war er weg, denn Gott nahm ihn zu sich. 25. Methusala war 187 Jahre alt. Da bekam er einen Sohn namens Lamech. 26. Nach der Geburt von Lamech lebte Methusala noch 782 Jahre. Er hatte noch mehr Söhne und Töchter. 27. Methusala lebte insgesamt 969 Jahre. Dann starb er. 28. Lamech war 182 Jahre alt. Da bekam er einen Sohn. 29. Er nannte ihn Noah. Er sagte, dieser Sohn wird uns bei unserer harten Arbeit helfen. Der Boden ist schwer zu bearbeiten, weil Gott ihn verflucht hat. 30. Nach der Geburt von Noah lebte Lamech noch 595 Jahre. Er hatte noch mehr Söhne und Töchter. 31. Lamech lebte insgesamt 777 Jahre. Dann starb er. 32. Noah war 500 Jahre alt. Da bekam er drei Söhne, Sem, Hem und Japhet.